Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Lawrence von Arabien. Held oder Verräter? Von Robert Stoltner. Wo fange ich an? England im Januar 1921, 2 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Thomas Edward Lawrence starrt gedankenverloren auf die Tasten seiner Schreibmaschine. Er ist 36 Jahre alt und einer der berühmtesten Männer Großbritanniens. Ein Kriegsheld und ein Weltstar. Kaum einen Schritt kann er vor die Tür setzen, ohne dass er von Reportern und Bewunderern umringt wird. Die Zeitungen bringen sein Bild auf den Titelseiten und in den Kinosälen reitet er auf einer weißen Kamelstute über die Leinwände. Er ist Lawrence von Arabien, der Held von Akaba, der Befreier Arabiens. Manch einer nennt ihn sogar den Prinzen von Mekka. Doch er selbst fühlt sich nicht wie ein Held, sondern wie ein Lügner und Betrüger. Ein Verräter. Ich hatte nicht das geringste Recht, die Araber in ein solches Glücksspiel hineinzuziehen. Immer wieder durchlebt Lawrence die Abenteuer, die er wenige Jahre zuvor und tausende Kilometer entfernt von seiner Heimat durchstanden hat. In den endlosen Weiten zwischen Damaskus, Kairo und der kargen Landschaft im Westen Arabiens, dem Hejaz. Dort sollte er im Auftrag des britischen Geheimdienstes die Beduinenstämme gegen die Osmanen, die türkischen Besatzer, aufstacheln und sie mit Hilfe der Stammesführer ein für allemal aus Arabien vertreiben. Jetzt schreibt Lawrence seine Erinnerungen auf. Ein Befreiungsschlag für den ehemaligen Offizier. Denn er hat viele schreckliche Dinge erlebt und auch getan. Bald wird er diese Erinnerungen als Buch veröffentlichen. Es trägt den Titel »Die 7 Säulen der Weisheit« und wird ein Bestseller werden. Mancherlei Abstoßendes in dem, was ich zu erzählen habe, mag durch die Verhältnisse bedingt gewesen sein. Jahre hindurch lebten wir, aufeinander angewiesen, in der nackten Wüste unter einem mitleidlosen Himmel. Tagsüber brachte die brennende Sonne unser Blut in Gärung und der peitschende Wind verwirrte unsere Sinne. Des Nachts durchnässte uns der Tau und das Schweigen unzähliger Sterne ließ uns erschauernd unsere Winzigkeit fühlen. Sheikh Auda, wir sollten bald das Lager aufschlagen. Ihr seht schlecht aus, Herr Lawrence. Glaubt ihr immer noch, dass ihr diesen Ritt überstehen könnt? Ihr Engländer seid nicht gemacht für die Entbehrung in der Wüste. Lasst euch nicht täuschen, verehrter Sheikh. Auch wenn ich nicht in einem Zelt zur Welt kam und mit Kamelmilch gepäppelt wurde, bin ich im Herzen ein Arab. Wie jeder andere eurer Männer. Habt ihr das gehört, Männer? Janas? Ein paar Wochen auf einer Kamelstude und Auren hält sich für einen Araber. Ein Arab? Das wird sich zeigen. Auf dem Schlachtfeld von Akaba, inshallah! Yalla! Den ganzen Tag über trafen wir auf kein Zeichen des Lebens. Keine Gazellenfährte, keine Eidechse, kein Rattenloch, nicht einmal einen Vogel. Kein Laut war zu vernehmen, außer dem hohlen Echo der polternden Steinplatten unterm Tritt der Kamele und dem harten Rascheln des Sandes, der vor dem heißen Wind langsam nach Westen zu den rindenartig verwitterten Sandsteinen hinkroch. Die Araber wickelten sich die Kopftücher fest über die Nasen, zogen sie von oben herunter über die Augen, wie ein flappendes Visier mit schmalem Seeschlitz. Vor uns lag die Nefut, die gewaltige Sandwüste Nordarabiens, die, obwohl nicht weit entfernt, im Dunst unsichtbar blieb. Ich wollte sie sehen, doch Sheikh Auda schüttelte den Kopf und brummte: Die Wüste Nefut betritt man nur notgedrungen, auf Raubzügen. Und Auda unternimmt keine Raubzüge auf einem wankenden, räudigen Kamel. So schlugen wir einen weiten Bogen nach Westen und die Nefut blieb eine flirrende Ahnung am Horizont. Nach Einbruch der Nacht schlugen wir auf einer Anhöhe das Lager auf. Auda verteilte Wachposten, denn die Gegend war durch Raubüberfälle berüchtigt und in den Stunden der Finsternis gilt in Arabien niemand als Freund. Colonel Lawrence? Hat man nicht einmal seine Ruhe? Ja? Colonel Lawrence, Sir. Eine Nachricht vom Kolonialministerium. Guten Abend, Sir. Hier, bitte sehr. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Lord Churchill. Verehrter Colonel Lawrence. Nun nötigen wir dringend Ihre umfassende Expertise in der arabischen Angelegenheit bezüglich der Vorbereitungen für die Konferenz von Kairo. Weiter bietet Ihnen das Kolonialministerium den Posten als Berater für Nahostfragen an. Niemand Geringeres als Winston Churchill, der spätere Premierminister Großbritanniens, bittet ihn darum, an der politischen Neuordnung des Vorderen Orients mitzuwirken. Lawrence ist hin und her gerissen. Hatte man doch 2 Jahre zuvor auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919 seine Freunde, die Araber, regelrecht betrogen. Seitdem liegt Lawrence im Clinch mit den Politikern, den alten Männern, wie er sie nennt. Die alten Männer, die den Jungen ihren Sieg weggenommen haben. Wer die jetzige Situation im Nahen Osten verstehen will, muss natürlich auch Lawrence lesen. Oder die Verhältnisse zur Zeit Lawrence und was daraus entstanden ist. Professor Mamoun Fansa stammt aus Syrien. Er ist Archäologe und war mehr als 15 Jahre lang Leiter des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg. Er hat unter anderem eine große, vielbeachtete Ausstellung über Lawrence von Arabien organisiert und kennt sich in der Geschichte des Nahen Ostens bestens aus. Verhältnisse in Syrien und Libanon, Irak und Jordanien und natürlich auch Israel, Palästina, das geht alles auf zwischen 1912 und 1922 zurück, weil man sich nicht mit den Verhältnissen dort auseinandergesetzt hat, die von der Bevölkerung gewollt und gewünscht worden ist, sondern man hat also auch von oben was diktiert und die Gegend kolonialisiert. Und das war nur Machtinteresse, Wirtschaftsinteresse und nichts anderes. Immer wieder beschäftigt sich Mamoun Fansa mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Orient und Okzident, Morgenland und Abendland. Er wird uns durch das Leben von Thomas Edward Lawrence begleiten und dabei auch seine Sicht auf den großen Wüstenheld darlegen. Denn die seit Jahrzehnten betriebene Heldenverklärung blendet gerne einige Details aus, die nicht so recht ins Bild passen. Aber beginnen wir am Anfang, zurück ins späte 19. Jahrhundert. Die Geschichte des später weltberühmten Lawrence von Arabien beginnt am 16. August 1888 in Tremadog, einem kleinen Küstendorf im malerischen Nordwesten von Wales. Mr. Lawrence? Sir, es ist ein Junge. Gesund und munter. Dank sei dem Herrn. Mr. Lawrence heißt eigentlich Sir Thomas Robert Chapman. Er ist 41 Jahre alt und Spross eines reichen englisch-irischen Adelsgeschlechts. Heute Thomas. Wird er zum 6. Mal Vater. Wir nennen ihn Thomas. Thomas Edward. Der kleine Thomas Edward und sein 3 Jahre älterer Bruder Montague Robert sind uneheliche Kinder. Ihre Mutter, die junge, lebensfrohe Schottin Sarah Lawrence, ist nicht die rechtmäßige Gemahlin von Sir Robert Chapman. Diese, Lady Chapman, lebt zusammen mit den 4 Töchtern auf dem familieneigenen Landsitz South Hill in Irland. Sie ist extrem religiös und darüber hinaus enorm eifersüchtig. Sie kommt nicht darüber hinweg, dass ihr Ehemann sich in das Kindermädchen verliebt und sie schließlich verlassen hat und weigert sich vehement, in die Scheidung einzuwilligen. Deshalb hat Thomas Robert Chapman zum Schein den Nachnamen seiner neuen Partnerin angenommen. Denn eine wilde Ehe, wie man das Zusammenleben zweier nicht verheirateter Menschen nennt, gilt im frommen viktorianischen England als große Schande. Und so tragen die beiden ein dunkles Geheimnis mit sich herum, das sie auch ihren insgesamt 5 Söhnen aufbürden werden. Ein Jahr nach Thomas Edward kommt William zur Welt. 1893 folgt Frank und 1900 als Nachzügler der kleine Arnold. Wir sind immer wieder umgezogen. Schottland, Wales, nach Frankreich in die Bretagne, auf die Kanalinseln und schließlich nach Oxford, wo ich meine Jugend verbrachte. Wir lebten abgeschieden und für uns. Niemand sollte hinter unsere Fassade blicken, unser Geheimnis erfahren. In Oxford erhalten die 5 Lawrence-Söhne eine umfassende Schulbildung. An Geld mangelt es der Familie nicht. Die Ländereien des Vaters werfen reichlich Gewinn ab. Einer geregelten Arbeit muss Robert Chapman nicht nachgehen. So hat er eine Menge Zeit für seine Söhne. Wann geht's endlich los? Es ist schon nach 9 Uhr. Gleich nicht. Will ist noch nicht so weit. Mann, Will, du Schnecke. Beeil dich mal. Oder du bleibst hier. Halt die Klappe, Netz. Du bist hier nicht der Anführer. Das Jahr 1901. Thomas Edward, genannt Ned, ist jetzt 12 Jahre alt. Ein aufgeweckter und ein bisschen vorlauter Junge mit goldblonden Haaren und leuchtend blauen Augen. Seine Schulnoten sind durchweg gut. Und Vater Robert bringt ihm und seinen Brüdern auch außerhalb des Unterrichts eine Menge bei. Fotografieren, segeln, jagen. Gemeinsam unternehmen sie ausgedehnte Wanderungen und Fahrradtouren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine besonders in bürgerlichen Kreisen äußerst beliebte Freizeitbeschäftigung. Hey, nicht so schnell, sonst landest du noch auf deinem Gesicht. Quatsch. Wenn einer Fahrrad fahren kann, dann ich. Ich sag's nicht nochmal. Ned ist ein begeisterter Radfahrer. Dieser kleine Draufgänger ist nicht zu bändigen. Oft unternimmt er alleine lange Touren durch das grüne Hügelland um Oxford. Dutzende Kilometer am Tag legt er auf seinem neuartigen Safety-Bicycle zurück, einem Fahrrad mit Luftreifen, auf dem man niedrig sitzt und nicht wie beim Hochrad aus großer Sitzhöhe abstürzen könnte. Ich wollte mich abhärten. Das Rad war mein Pferd, das mich forttrug. Das Beste daran, es brauchte weder Wasser noch Hafer. Nur die Kraft meiner eigenen Muskeln. Er ist ein Einzelgänger, der viel allein spielt und sich die Nächte mit mittelalterlichen Ritterromanen und Erzählungen über die christlichen Kreuzzüge um die Ohren schlägt. Für sein Alter ist er eher klein und schmächtig. Im Schulsport bleibt er hinter den anderen Jungs in seinem Alter zurück. Aber sobald er auf seinem Rad sitzt, wird er zu einem wahren Sportfanatiker. Dann quält er sich jeden noch so steilen Hang hinauf und geht oft über seine Leistungsgrenzen hinaus. Immer wieder macht er Ausflüge zu Burgen und Kirchen im Umland, um sie zu zeichnen. Neben dem Radfahren seine zweite große Leidenschaft. Mit 15 beginnt er, alte Keramikscherben auf Baustellen zu sammeln, die er zur genaueren Bestimmung ins renommierte Ashmolean-Museum bringt. Je weiter ihn seine kleinen Expeditionen von Oxford wegführen, desto größer wird sein Fernweh. Er träumt vom Reisen. Besonders der märchenhafte Orient übt auf ihn eine magische Anziehungskraft aus. Tief in mir wusste ich schon als Junge, dass dies der Ort meiner Bestimmung sein würde. Schon bald, Ned. Schon bald. Ned! Ned! Geht's vielleicht ein bisschen langsamer? Nur nicht schlapp machen, lieber Scroggs. Wir haben heute noch einiges vor uns. Ich will unbedingt Sam Malo sehen. Und danach geht's gleich weiter nach Dinant. Im Sommer 1906 unternimmt Ned, jetzt knapp 18 Jahre alt, mit einem Schulfreund namens Cyril Beeson, Spitzname Scroggs, eine große Fahrradtour in die Bretagne, den Nordwesten Frankreichs. Hier hatte die Lawrence-Familie eine Zeit lang gelebt, als Ned noch klein gewesen war. Einen Monat lang sind er und Scroggs unterwegs, besichtigen zahlreiche Festungsanlagen und gotische Bauwerke. An manchen Tagen legen sie über 100 Kilometer am Stück zurück. Eine gewaltige Kraftanstrengung. Doch Ned schreibt in seinen Briefen nach Hause darüber, als sei es ein Klacks. Liebe Mutter, erinnerst du dich noch an Madame Chignon aus Dinah? Als sie beim Baden meinen Bizeps sah, hat sie einen Schock bekommen. Sie hält mich für Herkules. 1907 macht er noch eine zweite Tour durch Frankreich, verbessert sein Französisch und bereitet sich dann, gleich nach seiner Rückkehr nach England, für die Aufnahmeprüfung an der renommierten Universität von Oxford vor. Er besteht und beginnt zum Wintersemester 1907 das Studium der Geschichte. In seiner Studienzeit liest sich Ned ein großes Wissen über die Antike an, lernt unter anderem Griechisch. Aber seine wahre Leidenschaft gilt nach wie vor dem Mittelalter. Er wählt als Spezialgebiet das Fach Militärgeschichte und Strategie und bricht 1908 zu einer dritten großen Fahrradtour nach Frankreich auf. Diesmal ausgerüstet mit einem Fotoapparat und einem nagelneuen Rad der Firma Morris, das er mit einer speziellen Gangschaltung versehen lässt. In knapp 2 Monaten legte ich 3860 Kilometer zurück. Von der Kanalküste bis zum Mittelmeer hinab, nach Avignon und Narbonne und dann wieder nach Norden. Seine Studienreise führt ihn einmal quer durch ganz Frankreich. Er fotografiert und zeichnet Dutzende Burgen, sammelt alles, was er an Material über die europäische Festungsarchitektur finden kann. Doch das reicht ihm nicht. Er möchte für seine Abschlussarbeit eine weitere Reise unternehmen. Nach Palästina? Allein? Und das haben Sie sich auch gut überlegt, Mr. Lawrence? Ja, Sir. Ein nicht ganz ungefährliches Vorhaben. Ich habe den Reisebericht Travels in Arabia Deserta von Doughty genau studiert. Und mein Arabisch ist inzwischen auch ganz passabel. Reverend O'Day hat mir die Grundlagen beigebracht. Ich denke, Sie meinen es ernst. Mal sehen, was ich tun kann. David George Hogarth, der Leiter des Ashmolean-Museums, findet Gefallen an dem jungen Draufgänger, der es sich in den Kopf gesetzt hat, allein nach Palästina zu reisen, um dort die Architektur der Kreuzfahrer zu studieren. Hogarth ist Archäologe und hat schon selbst Ausgrabungen im Nahen Osten durchgeführt. Er nutzt seine guten Beziehungen und erwirkt für seinen Studenten einen Schutzbrief der osmanischen Regierung in Konstantinopel. Auf diesen Tag hatte ich schon mein halbes Leben gewartet. Nachdem ich mich von meinen Eltern und Brüdern verabschiedet hatte, brach ich am 18. Juni 1909 von Southampton auf. Fuhr mit dem Liniendampfer Mongolia über Gibraltar und Marseille nach Port Said in Ägypten. Und dann weiter die Levante hinauf, die Küste des Libanon. Vorbei an den Städten Jaffa, Akkon, Sidon und Tyros. Am 7. Juli geht der 21-jährige Ned in der Hafenstadt Beirut, dem Paris des Nahen Ostens, von Bord. Dort wird er von einem Agenten der Thomas Cook Gesellschaft in Empfang genommen, die schon damals Reisen in alle Welt organisiert. Ja, hier. Ned muss feststellen, dass sein Abenteuer nicht ganz so romantisch beginnt, wie er es sich vielleicht ausgemalt hat. Reisen in das Heilige Land sind durchaus nichts Besonderes mehr. Er ist Pauschaltourist. Beirut ist voller Wunder und Geheimnisse. Jede Straßenecke atmet Geschichte. Alles ist fremd und aufregend. Jetzt ist Ned im Morgenland, am Ort seiner Kindheitsträume. Genau da, wo vor 800 Jahren die ersten Kreuzfahrerheere gegen die Muslime kämpften. Mithilfe einiger Karten, die er von seinem Mentor in Oxford bekommen hat, macht er sich am 8. Juli 1909 zu Fuß auf den Weg an der Küste entlang nach Süden, zu den großen Kreuzfahrerburgen von Nabatier und Beaufort. Er hat sich vorgenommen, am Tag zwischen 30 und 50 Kilometer zu wandern, mit vollem Gepäck wohlgemerkt. Und das in der größten Sommerhitze. In seinem Rucksack befindet sich kaum Kleidung, dafür aber eine schwere Fotoausrüstung, ein Stativ, Papier, Zeichenutensilien und eine Pistole. Wer weiß, auf wen man im Hinterland so trifft. Sicher ist sicher. Wochenlang durchstreift Ned die biblischen Landschaften der Regionen Palästina, Syrien und dem Libanon. Er mischt sich unter die Einheimischen, lernt ihre Gebräuche und Sitten kennen und arbeitet jeden Tag an der Vertiefung seiner Arabischkenntnisse. Manchmal begleitet ihn ein ortskundiger Führer, manchmal ist er aber auch völlig allein unterwegs. Oft übernachtet er unter freiem Himmel in den Ruinen. Wie ein Araber unter Araber lebend, habe ich einen besseren Einblick in das Alltagsleben der Leute bekommen als diejenigen, die mit Karawane und Dolmetscher reisen. Es wird mir nicht leicht fallen, wieder ein Engländer zu werden. Am 16. August 1909, seinem 21. Geburtstag, erreicht Ned den berühmten Krak de Chevalier, eine mächtige Burg im Alawitengebirge. Die großartigste Festung der Welt. Der Krak de Chevalier beeindruckt ihn sehr. Sie bot Platz für 2000 Mann und hunderte Pferde. Ein uneinnehmbares Bollwerk. 3 ganze Tage bleibt er hier, um Fotos zu machen und alles genau zu studieren. Dann zieht er weiter nach Westen und später auf einem Pferdewagen nach Norden bis zum ehemaligen Kreuzfahrerstaat Edessa, dem heutigen Urfa im Südosten der Türkei. Auf seiner 1750 Kilometer und 3 Monate langen Reise besichtigt er 36 Burgen. Immer wieder trifft er dabei auf die Soldaten des Osmanischen Reiches, die überall ihre Garnisonen haben. Der türkische Sultan beherrscht die gesamte Region des Nahen Ostens bis hinab zur arabischen Halbinsel. Nur wenige Jahre später wird sich Ned an der Seite der arabischen Beduinen mit denselben Soldaten blutige Kämpfe liefern. Doch davon ahnt er jetzt noch nichts. Zwar wird der Engländer von den Türken argwöhnisch beobachtet, doch der Schutzbrief des Sultans verschafft ihm eine Art Diplomatenstatus. Liebe Eltern, mir geht es blendend und die Abenteuer hören nicht auf. Auf dem Rückweg von Urfa wurde mir die Kamera gestohlen, weil mein nichtsnutziger Führer, der Wache halten sollte, einfach eingeschlafen ist. Einen anderen Tag versuchte mich ein alter Schurke mit einer alten Pistole auszurauben. Ich gab einen Schuss aus meiner Mause ab und der Alunke suchte schleunigst das Weite. Doch einmal wird es für den unerschrockenen Studenten sehr brenzlig. Ein Bettler überfällt ihn in einer engen Gasse aus dem Hinterhalt und schlägt ihn nieder. Was? Als Ned wieder zu sich kommt, ist er völlig ausgeplündert. Seine ganzen Habseligkeiten und das wenige Geld, das er noch bei sich hatte, sind weg. Von dem. Ich möchte einen Überfall melden. Name? Thomas Edward Lawrence. Ich erstattete gleich Anzeige bei der osmanischen Polizei. Lawrence! Und da ich eine Irade des Sultans bei mir führte, stellte man doch tatsächlich eine Eskorte zu meinem Schutz ab, die mich dann einige Tage auf meiner Wanderung begleitete. Ich ging allerdings weiterhin zu Fuß, was bei meinen berittenen Begleitern doch für einigen Unmut sorgte. Mr. Lawrence, warum tun Sie uns nicht den Gefallen und steigen endlich auf ein Pferd? Ich bevorzuge Drahtesel, aber damit können Sie mir wahrscheinlich nicht aushelfen. Ende September 1909 kehrt Ned mit dem Dampfer Otway wieder in die englische Heimat zurück. Er ist so abgemagert, dass ihn sein Professor in Oxford zunächst gar nicht wiedererkennt. Kaum zu Hause angekommen, setzt er sich an den Schreibtisch und verarbeitet seine Eindrücke aus dem Heiligen Land zu einer eindrucksvollen Examensarbeit, die er 1910 fertigstellt. Ihr Titel lautet: Der Einfluss der Kreuzzüge auf die europäische Militärarchitektur bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Von T. E. Lawrence. Neds Professoren sind begeistert. Er erhält die Bestnote und man gibt ihm zu Ehren ein Dinner, ein großes Abendessen. Nun, mein lieber Mr. Lawrence, wie sehen Ihre weiteren Pläne aus? Ich will so schnell wie nur möglich zurück in den Nahen Osten. Nun, was halten Sie von einer Anstellung als Grabungsassistent? Die Hohe Pforte in Konstantinopel hat dem britischen Museum endlich eine Lizenz für neue Ausgrabungen in Hierapolis erteilt. Wir könnten sie dort wirklich gut gebrauchen. Ich? Was? Ich selbst werde die Grabungen leiten und könnte ein paar Briefe schreiben, ihnen ein Forschungsstipendium besorgen. Damit wären all ihre Ausgaben gedeckt. Mr. Hogarth, Sir, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, natürlich, ich bin dabei. Wann geht es los? Noch in diesem Jahr, wenn nicht wieder etwas dazwischen kommt. Bei den Türken weiß man ja nie. Einige Monate später. Ende Februar 1911. Ned sitzt neben Hogarth und dem stellvertretenden Grabungsleiter Thompson in der Eisenbahn von Aleppo nach Erablus, an der heutigen Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Der britische Konsul hat mich darüber informiert, dass die Türken mit Hilfe der deutschen planen, die Trasse der Bagdadbahn direkt bei Karkemisch vorbeizuführen. Das wäre eine Katastrophe. Kann man das nicht verhindern? Die Bagdadbahn ist für das Militär von größter strategischer Bedeutung. Sie werden wohl kaum wegen ein paar hethitischen Ruinen davon ablassen. Außerdem haben die Deutschen bereits ein Vermögen in den Bau der Strecke gesteckt. Im Osmanischen Reich war es 1908 zur sogenannten Jungtürkischen Revolution gekommen. Abdulhamid II., der Rote Sultan, hatte sein Riesenreich 30 Jahre lang mit eiserner Hand geführt. Ein absolutistischer Herrscher, der die osmanische Verfassung von 1876 ignorierte. Willkür und Zensur waren an der Tagesordnung. Tausende Menschen schmorten als politische Häftlinge in den Gefängnissen. Überall trieben sich die gefürchteten Palastspione herum und schüchterten die Leute ein, zwangen sie zum Verrat und begingen unzählige Morde. Der Widerstand gegen das selbstherrliche Regime Abdulhamids wuchs von Jahr zu Jahr. In der Bevölkerung begann es zu brodeln. Geheimzirkel wurden gegründet, in denen wichtige Politiker und Militärs den Umsturz planten. Schließlich erhoben sich einige der Offiziere gegen ihren Sultan. Vorneweg der junge Hauptmann Enver Bey, der später als Enver Pascha einer der mächtigsten Männer im Reich werden sollte. Mit vereinten Kräften zwangen die Aufständischen Sultan Abdulhamid im Jahr 1908 dazu, die Verfassung wieder in Kraft zu setzen. Bald darauf musste er abdanken. Als Nachfolger setzten die Generäle Abdulhamids jüngeren Bruder auf den Thron, ließen ihn einen Eid auf die Verfassung schwören und erklärten ihn zum neuen Sultan Mehmed V. Hey, lauft mir nicht ständig vor der Linse herum! Weg da! Von 1911 bis 1914 ist Ned fast ununterbrochen bei den Grabungen in Karkemisch dabei. Einem geschichtsträchtigen Ort, an dem es viel zu entdecken gibt. Die antike Stadt war 1400 Jahre vor Christus der zweite Königssitz des damals mächtigen Hethitischen Reiches und ein wichtiges Handelszentrum. Dann, im Jahr 605 vor Christus, wurde Karkemisch vom babylonischen König Nebukadnezar dem Erdboden gleichgemacht und geriet über die Jahrtausende in Vergessenheit. Ned zeichnet, fotografiert und archiviert Fundstücke, repariert Maschinen und macht sich auch sonst unentbehrlich. In Karkemisch lernt er auch, mit den syrischen und kurdischen Arbeitern umzugehen und sich wie ein Anführer zu verhalten. Bald respektiert man den kleinen Engländer mit den goldenen Haaren und den stechend blauen Augen. Hier werde ich es zeigen, du verlauster Lump! Aber Sidi! Hey! Hör sofort auf damit! Halten Sie sich da raus, Mister! Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Einmal verhindert er, dass ein deutscher Ingenieur, der am Bau der Bagdadbahn beteiligt ist, einen der Arbeiter misshandelt. Ned geht sofort dazwischen und droht dem Deutschen eine Trachtprügel an. Wenn Sie ihn noch einmal schlagen, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Unverschämtheit. Ist in Ordnung? Es geht schon. Danke, Sidi. Ich stehe tief in eurer Schuld. Der junge Syrer, für den sich Ned einsetzt, heißt Selim Ahmed. Ein hübscher Junge von 15 Jahren, der auf der Grabungsstätte als Wasserträger arbeitet. Meine Freunde nennen mich Dahum. Dann nenne ich dich auch Dahum. Ich heiße Thomas Edward Lawrence. Laurens? Ja, Aurens. Er hatte jemanden gefunden. Er fand es ihn nett, weil es ein Junge ist, vielleicht 5-6 Jahre jünger als er selbst. Und das ist aber auch typisch bei den Arabern, wenn sie ein Vertrauen zu einem Mensch finden, dann wird dieser Kontakt ziemlich eng. Und man sieht sich jeden Tag, man spricht, man kocht für ihn Tee, macht ihm das Leben etwas leichter. Und Lawrence hat natürlich auch diese freundschaftlichen Beziehungen genutzt, indem er von ihm zu viel über die Araber erfahren hat. wenn die Beduinen eine Sitzung hatten oder wenn das so ein Ältestenrat, eine Gemeinde, gerade in Kerkermisch, Sitzung hatten, war der Hohn, weil er aus einer angesehenen Familie in dieser Gegend war, ist er dabei gewesen, hat er ihm ein bisschen was erzählt. Und Lorenz fand ihn also, hatte ein gewisses Vertrauen zu ihm gehabt, so weit, dass er ihm Englisch beigebracht hat. Und Dahum hat den Lorenz Arabisch beigebracht. Immer öfter trifft Manette jetzt in den Gewändern eines Arabers an. Es macht ihm Riesenspaß, sich wie ein Einheimischer zu kleiden. Als ihn sein jüngerer Bruder Will einmal in Syrien besucht, schreibt dieser ziemlich beeindruckt nach Hause: Ned ist ein echter Badawi. Die Menschen behandeln ihn wie einen Herrn. Ständig kümmert er sich um ihre kleinen und großen Probleme. Manchmal wird er sogar herangezogen, um Streitigkeiten unter den Arabern zu schlichten. In Kagemisch verbringt Ned die wohl glücklichste Zeit seines Lebens. Doch 1914 ist es aus mit der Ruhe. Europa steuert auf einen offenen Konflikt zu. Schon bald wird der Erste Weltkrieg ausbrechen und rasch auch den Nahen Osten erreichen. Sonntag, 28. Juni 1914. Sarajevo. Eine Stadt auf dem Balkan, die damals noch zu Österreich-Ungarn gehört. Eine Kolonne aus 6 Autos rollt zügig über eine Brücke. In einem der Wagen sitzt der österreichische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Gemahlin Sophie. Sie sind nervös, genau wie die Polizisten, die sie bewachen. Kurz zuvor hatte jemand versucht, einen Sprengsatz in die Fahrzeugkolonne zu werfen. Attentäter der Geheimorganisation Schwarze Hand, einer serbischen Nationalistengruppe. Der Versuch misslang. Plötzlich fallen 2 Schüsse. Franz Ferdinand und seine Frau werden tödlich getroffen und sterben noch an Ort und Stelle. Der österreichische Kaiser Franz Josef I. stellt Serbien ein Ultimatum. Alle Verschwörer sollen unverzüglich ausgeliefert werden. Doch die serbische Regierung bestreitet jede Verwicklung in das Mordkomplott und lässt das Ultimatum verstreichen. Darauf hatte der deutsche Kaiser nur gewartet. Schon lange will er seine Stärke demonstrieren. In den vergangenen Jahren hatte er das Deutsche Reich zu einer der mächtigsten Industrienationen der Welt geformt und eine gewaltige, hochgerüstete Armee aufgestellt. Das Attentat von Sarajevo und die daraus folgende politische Krise werden dankbar zum Anlass genommen, sich mit den Nachbarn zu messen und die Karten in Europa und dem Rest der Welt neu zu mischen. Eine tödliche Spirale setzt sich in Gang, die viele Millionen Menschen das Leben kosten und das Gesicht der Welt für immer verändern wird. Das Deutsche Reich erklärt Russland und Frankreich den Krieg. Steht am 4. August 1914 auf den Titelseiten der Zeitung. Deutsche Truppen marschieren in Belgien ein. Britische Regierung stellt den Deutschen Ultimatum. Ned ist gerade zu Hause in Oxford, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Die Nachricht elektrisiert ihn. Ein halbes Jahr zuvor waren die Grabungen in Carchemish eingestellt worden. Er und der neue Grabungsleiter Leonard Woolley hatten den Winter in Syrien verbracht und im Januar 1914 den Auftrag erhalten, die Vermessung der Sinai-Halbinsel und der Wüste Negev im südlichen Palästina zu unterstützen. Was als archäologisches Unternehmen getarnt war, war in Wirklichkeit eine hochgeheime Mission, angeordnet von höchster Stelle. Ned steht schon seit längerem unter Beobachtung des britischen Militärgeheimdienstes. Man hält viel von dem kleinen Mann aus Oxford, der sich so blendend mit den Arabern versteht und sich im Nahen Osten mittlerweile bestens auskennt. Und so wurde ich zum Spion. Ein entscheidender Wendepunkt in Netz Leben. Von nun an wird er nicht mehr als Archäologe arbeiten, sondern als Geheimagent der britischen Regierung. Seine erste Spionageexpedition im Sinai dient in Wahrheit dazu, die Standorte und Stärke der türkischen Truppen in der Nähe des Suezkanals zu erforschen. Der Suezkanal ist die Lebensader des britischen Weltreichs. Eine über 160 Kilometer lange künstliche Wasserstraße quer durch die Wüste. Und der kürzeste Seeweg von Europa nach Indien. Die osmanische Armee ist für den Kanal eine ständige Bedrohung. Man benötigt alle erdenklichen Informationen für den Fall, dass es zum Krieg kommt. Und genau das ist nun passiert. Am 5. August 1914 tritt Großbritannien an der Seite Frankreichs und Russlands in den Krieg gegen die Mittelmächte, das Bündnis zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, ein. Zehntausende junge Engländer werden als Soldaten auf das europäische Festland entsandt. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, welch eine Kriegsbegeisterung damals herrschte. Will und Frank haben sich freiwillig gemeldet. Nur ich sitze hier untätig herum. Hoffentlich berufen sie mich auch bald ein. Ned kann es nicht erwarten. Seine Brüder kämpfen bereits. Er hingegen arbeitet weit weg von der Front in London in einem Büro der geografischen Abteilung des Generalstabs, wertet Karten aus und erstellt Lageberichte für den Sinai. Insgeheim fiebert er danach, endlich zurück in den Orient geschickt zu werden. Er hofft, dass die osmanischen Paschas an der Seite ihrer deutschen Verbündeten England den Krieg erklären. Doch Konstantinopel taktiert. Wartet ab, wie sich die Ereignisse in Europa entwickeln. Die Türkei scheint sich entschlossen zu haben, Ruhe zu halten und mit der ganzen Welt in Frieden zu leben. Ich bedauere das, da ich sie gerne aus Syrien hinauswerfen möchte. Ihr Verschwinden würde den Arabern eine Chance geben. Die Araber haben, und das ist natürlich legitim, nach 400 Jahren Beherrschung von den Türken irgendwann mal gemerkt, dass sie eigentlich sich von den Türken befreien wollen, um ihre eigene Identität wieder zu haben. Aber immer noch bleibt diese Hemmung, wir Muslime können nicht gegen einen Muslim-Kalif auch irgendwie einen Widerstand leisten. Das muss irgendwie was Schlimmes passieren, dass wir das uns auch erlauben. Und da war der Widerstand eigentlich am Gären. Und die Widerständler, die haben überhaupt gar keine Macht. Sie suchten einen Galionfigur, der dann auch die Masse mitzieht. Und da war für den der Scherif von Mekka, der geeignete, der eigentlich ein Araber ist. Und da haben die also auch diese Idee entwickelt, gegen die Türken einen Aufstand zu leisten. Schließlich schlägt sich das Osmanische Reich doch auf die Seite der Mittelmächte und schickt seine Truppen in den Kampf gegen die Engländer und Franzosen. Kurzerhand verlegt man die gesamte geografische Abteilung von London nach Kairo. Endlich ist Ned wieder dort, wo er glaubt, wirklich von Nutzen zu sein. Man befördert ihn zum Leutnant und kurz darauf zum Stabshauptmann, obwohl er nie eine militärische Grundausbildung gemacht hat. Auch wenn Ned es mit den Dienstvorschriften oder der Kleiderordnung nicht so genau nimmt, betraut man ihn bald mit brisanten Aufgaben. Die Türken hatten in Mesopotamien 14.000 unserer Soldaten eingekesselt. Man gab mir 1.000.000 Pfund, damit ich Khalil Pascha, den türkischen General in Kut al-Amara, besteche und unsere Leute freikaufe. Aber der verdammte Mistkerl hat abgelehnt. Oktober 1916. Der Krieg dauert nun schon 2 Jahre. Die Fronten sind festgefahren. Hunderttausende Soldaten lassen ihr Leben auf den Schlachtfeldern Europas. Auch Will und Frank. Die Nachricht von Tod seiner Brüder trifft Ned schwer, stürzen ihn in eine tiefe Krise, machen ihn aber auch wütend. Er brennt darauf, endlich selbst in den Kampf zu ziehen. Ja? Colonel Clayton, Sir, Sie wollten mich sprechen? Ah, kommen Sie rein, Lawrence. Setzen Sie sich. Nehmen Sie sich eine Zigarre. Jawohl, Sir. Oberst Gilbert Fockingham Clayton, der mächtige Chef des britischen Nachrichtendienstes in Kairo, sitzt hinter seinem Schreibtisch und mustert den kleinen Mann vor sich aufmerksam. Clayton ist ein altgedienter Soldat, der selbst hervorragend Arabisch spricht. An diesem 9. Oktober 1916 hat er einen ganz besonderen Auftrag für Thomas Edward Lawrence. Ich will, dass Sie sich unverzüglich auf den Weg nach Arabien machen. Gerüchten zufolge haben sich einige Stämme gegen die Türken erhoben. Das müssen wir ausnutzen. Sie werden den britischen Nahostbeauftragten begleiten. Colonel Storrs begibt sich zu geheimen Verhandlungen mit dem Großscherifen von Mekka. Ich will wissen, was die Araber planen, ob sie Stehvermögen haben und was ihre Loyalität kostet. Finden Sie jemanden, der sich als Anführer eines arabischen Aufstands eignet und bereit ist, den Türken Dampf im Kessel zu machen? aber versprechen Sie denen nicht zu viel. Sie wissen ja, halten Sie den kleinen Finger hin, reißt man Ihnen den Arm ab. Jawohl, Sir. Tun Sie, was nötig ist. Aber blamieren Sie uns nicht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Glasklar, Sir. 21. Oktober 1916. Storrs reist zurück nach Kairo, um Oberst Clayton Bericht zu erstatten. Ned bleibt im Hajas. Nachdem er auch Großscherif Husseins ältesten Sohn Ali getroffen und von ihm ein prachtvolles Kamel erhalten hat, macht er sich auf den Weg ins Landesinnere, in die Wüste. Ali ließ mich nicht vor Sonnenuntergang abreiten. Denn keiner von seinen Leuten sollte mein Verlassen des Lagers bemerken. Selbst vor seinen Sklaven hielt er die Reise geheim und versah mich mit arabischem Mantel und Kopftuch. Vor Ned und seinem Führer Tafas liegt ein gefährlicher Ritt. 160 Kilometer sind es bis zum Heerlager des dritten und jüngsten Sohns des Großscherifen. Die türkischen Patrouillen sind nicht die einzige Bedrohung. Der beschwerliche Weg führt quer durch das Gebiet der Mashruhab, eines Beduinenstammes, der mit den Haschimiten in Mekka nicht auf gutem Fuß steht. Jederzeit konnte man sie aus dem Hinterhalt angreifen und noch bevor Ned seine Absichten erklären könnte, wäre er vermutlich tot. Die Kühle der Nacht war wohltuend. Die Kamele schritten lautlos über den weichen, ebenen Sand. Ich dachte daran, dass wir hier auf einer Pilgerstraße ritten, auf der seit unzähligen Generationen das Volk aus dem hohen Norden herabgezogen kam, um die heiligen Städte zu besuchen und Gaben des Glaubens am heiligen Grab niederzulegen. Die endlose Wüste zieht ihn immer tiefer in ihren Bann. Er hat das Gefühl, hier am richtigen Ort zu sein, am Ort seiner Bestimmung. Die beiden Männer reiten von Brunnen zu Brunnen, über schroffe Lavafelder und Geröllhalden, durch dunkle Schluchten und ausgetrocknete Flussbetten, sogenannte Wadis, immer im Schutz der Dunkelheit. Sie haben nur wenige Vorräte dabei und müssen sich beeilen. Schließlich erreichen sie Hamra, ein Dorf verborgen zwischen Gärten und breiten Erdwällen. Hier liegt das Heerlager des Mannes, in dem Ned endlich den gesuchten Anführer der arabischen Rebellion zu erkennen glaubt. Prinz Faisal. Nahe dem Hoftor eines breiten, niedrigen Hauses ließen wir unsere Kamele niedergehen. Tafas sprach ein paar Worte mit einem Posten, der vor dem Tor stand. Einen Säbel mit silberbeschlagenem Griff in der Hand. Und dann steht er vor ihm. Emir Faisal, der Prinz von Mekka in seiner ganzen Pracht. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ned ist sofort begeistert von Faisal. Der Emir macht auf ihn großen Eindruck in seinen weißen, kostbaren Seidengewändern. Er trägt ein braunes Kopftuch, das von einer scharlachroten, golddurchwirkten Schnur gehalten wird. Sein Gesicht ist blass und vornehm. Sein Bart tiefschwarz. Seine schlanken Hände hält er vor seinem prunkvollen Dolch gekreuzt. Ich fühlte auf den ersten Blick. Dies war der Mann, den zu suchen ich nach Arabien gekommen war. Der Mann, der die Erhebung zu glorreichem Ende führen würde. Er wird in einen Raum geführt. Überall auf den Teppichen sitzen wortkarge Beduinenkrieger. Misstrauisch mustern sie den kleinen Engländer, der in seiner seltsamen Mischung aus arabischer Kleidung und britischer Khaki-Uniform wie ein Fremdkörper im Dämmerlicht steht. Wie war eure Reise, Captain Lawrence? Fantastisch. Abgesehen von der Hitze und dem fauligen Wasser in den Brunnen. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen. In den kommenden Wochen bleibt Lawrence, den die Beduinen bald nur noch Aurens nennen, an der Seite Faisals. Er begleitet den Prinzen zu offiziellen Anlässen mit anderen Stammesführern und lernt die Lebensweise der Wüstenbewohner und ihre Besonderheiten kennen. Also Beduinen sind die Menschen, die sind gezwungen durch ihre Mischwirtschaft, Viehzucht und Ackerbau, ständig zu wandern. Das ist also ihre quasi Grundstruktur. Der Unterschied zwischen städtischen Bewohnern und Beduinen ist, dass städtischen Bewohner leben in einer Stadt, die völlig eine andere Sozialstruktur hat und die auch mit einer politische Struktur agieren, die bestimmte Spielregeln festlegt. Bei den Beduinen sind die Spielregeln, das Zusammenleben wird von den ältesten Rat festgelegt und geregelt. Das ist der Unterschied. Und ein Beduine kann nicht so schnell zu einem städtischen Bewohner werden, weil es seine Tradition erlaubt, nicht diese Lebensart so schnell aufzugeben. Die Beduinen sind ein eigenartiges Volk. Für den Engländer war es schwer, mit ihnen umzugehen, besaß er nicht eine Geduld weit und tief wie das Meer. Sie gossen ungeheure Mengen von Kaffee, Milch oder Wasser in sich hinein, verschlangen ganze Haufen von gesottenem Fleisch. Tabak! Gib mir etwas Tabak! Verzeihung, ich habe keinen Tabak dabei. Und waren die zudringlichsten Bettler um Tabak. Ihr Engländer habt immer Tabak. Nein, wirklich, ich habe keinen Tabak dabei. Im Ernst, ich habe keinen Tabak. Sie konnten aber auch tagelang auf Nahrung, Wasser und alle anderen Annehmlichkeiten verzichten, wenn es sein musste. Ihre Stärke war die Stärke von Menschen, die lediglich durch die Natur ihres Landes vor Versuchungen bewahrt sind. Die Kärglichkeit Arabiens machte sie mäßig, enthaltsam, ausdauernd und störrisch. Sobald sie merkten, dass wir irgendwelchen Zwang auf sie ausüben wollten, liefen sie davon. Die echten Beduinen, die wahren Beduinen, die hat er erst kennengelernt in der arabischen Halbinsel. Da hat er ganz harte Leben kennengelernt und er fühlte sich auch zu diesem Leben auch sehr geeignet. Er ging auch barfuß durch die Wüste, bis die Füße auch wirklich blühten, wo er immer beweisen will, dass er einer von denen ist, nicht? Und hat auch tagelang nicht gegessen. Er konnte also auch nur mit 4 Stunden Schlaf auskommen. Und das ist nun mal Lorenz, der so extrem ist manchmal. Ne? Auch wenn ihm so mancher Beduine misstraut, gewinnt er schnell das Ohr des Prinzen. Faisal ist ein gebildeter, weltgewandter Mann, spricht unter anderem perfekt Englisch. Vor dem Krieg war er Abgeordneter im osmanischen Parlament gewesen. Von einem heiligen Krieg, also Muslime gegen Christen, wie die Deutschen ihn zu entfachen versuchen, will er nichts wissen. Lassen wir die Religion aus dem Spiel. Das, was wir brauchen, ist eine arabische Regierung, die unsere Sprache spricht und uns in Frieden leben lässt. Der Scherif lehnte es rundweg ab, seinem Aufstand eine religiöse Wendung zu geben. Der Glaube, für den er kämpfte, war der Nationalismus. Während sich der Armee Faisals immer mehr Stämme anschließen und Lawrence die Geschichte vom freien Araberstaat immer wieder beglaubigt, braut sich in London und Paris eine Katastrophe zusammen. Lawrence ahnt oder weiß vielleicht sogar, dass es längst Geheimverhandlungen zwischen seiner Regierung und den Franzosen gibt über die Aufteilung des osmanischen Herrschaftsgebiets nach dem Krieg. Schon Mitte des Ersten Weltkriegs schließen die Diplomaten beider Kolonialmächte das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen. Das Sykes-Picot-Abkommen sieht vor, das ist also in Frankreich und in England vereinbart worden, nach der Befreiung der arabischen Länder am Mittelmeer, Region bis an der türkischen Grenze, einschließlich Irak, wird das unter Franzosen und Engländer aufgeteilt. Jerusalem wird eine internationale Stadt werden und Transjordanien wird den Engländern zugesprochen, Syrien und Libanon. Syrien und Libanon kann man eigentlich nicht trennen, aber die Franzosen sahen ihre Rolle in Libanon eigentlich als Schutzmacht. Und deshalb haben sie immer dafür gesorgt, bei vielen Verhandlungen, dass Libanon ein separater Staat wird. Und das ist dann tatsächlich in Taten umgesetzt worden. Ein unabhängiger, freier Staat, wie man ihn den Arabern verspricht, ist im Sykes-Picot-Abkommen nicht vorgesehen. Dennoch erwähnt Lawrence dem Prinzen gegenüber davon kein Wort. Auch wenn ihn schwere Gewissensbisse plagen, glaubt er fest daran, dass er das Ruder herumreißen kann, wenn er an der Seite der Beduinen nur genug militärische Siege erringt. Ich muss dem Oberkommando beweisen, dass die Araber in der Lage sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Je größer ihre Beteiligung am Sieg, desto schwerer wird es ihnen, einfach wieder alles wegzunehmen. Also macht er sich ans Werk. Zuerst will er die einzige Eisenbahnlinie in Westarabien angreifen, die Hejaz-Bahn, die von Damaskus durch 1500 Kilometer Wüste nach Medina reicht. Ohne die Eisenbahn würden die Türken keine frischen Truppen und Nachschub zu ihrer großen Garnison in der heiligen Stadt Medina schaffen können. Wir müssen sie abschneiden. Sobald ihnen Vorräte ausgehen, werden sie kapitulieren. Um die Gleise zu sprengen, brauchen wir Dynamit. Und jemand, der meine Männer zeigt, wie man damit umgeht, ohne sich selbst in die Luft zu jagen. Jetzt kann Ned endlich seinen Plan vom Guerillakrieg in die Tat umsetzen. Er weiß, in einer offenen Feldschlacht wären die Beduinen den schwer bewaffneten türkischen Truppen unterlegen. Wir müssen den Feind in Schach halten, durch die schiere Drohung der schweigenden weiten Wüste. Er darf uns nicht zu Gesicht bekommen, wogegen unsere Augen und Ohren überall sind. Die Anschläge auf die Eisenbahn müssen an möglichst einsamen Stellen erfolgen. Je entlegener, umso größer der taktische Erfolg. Eines Tages überraschte mich Faisal mit der Frage, ob ich nicht während meines Aufenthalts im Lager arabische Kleidung tragen wollte, so wie er. Sie werden es angenehmer finden als Ihre englische Uniform. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Bei der Hitze. Und Sie müssen noch eine Weile wohl oder übel als Araber leben, wenn Sie das hier tragen. Der Emir klatscht in die Hände und ein Sklave kommt heran. In seinen Händen trägt er ein prachtvolles, strahlend weißes Gewand. Werden die Männer Ihnen mit weniger Argwohn und mehr Respekt begegnen, inshallah. Vielen Dank, Amir. Es ist mir eine große Ehre, dieses Geschenk anzunehmen. Afwan. Aus dem britischen Agenten Thomas Edward Lawrence wird Lawrence der Wüstenkrieger im Gewand eines echten Prinzen von Mekka. Er lernt, sich in der lebensfeindlichen Einöde zu bewegen wie ein Beduine, macht sich zum Sprengstoffexperten und startet immer neue Sabotageaktionen gegen die türkischen Truppen. Vorwärts, Männer! In den nächsten 4 Monaten zerstörten wir Dutzende Lokomotiven. Reisen wurde für den Feind unsicher und lebensgefährlich. In Damaskus rissen sich die Leute um die Sitze in den letzten Wagen und bezahlten sogar einen Aufschlag dafür. Die Lokomotivführer streikten. Der Zivilverkehr brach fast vollständig zusammen. Bis Aleppo vernimmt man unsere Drohungen. Immer mehr Stämme schließen sich dem Aufstand an und die Engländer liefern alles, was Lawrence braucht, um die Truppen bei Laune zu halten. Denn die Stammesfürsten und ihre Kämpfer sind eigensinnig und ohne Lohn oder zumindest die Aussicht auf reiche Beute erlischt ihr Kampfeseifer ziemlich schnell. Immer wieder muss Lawrence sie mit Geschenken und blumigen Worten überreden, auch wenn er dabei Sachen verspricht, die er unmöglich halten kann. Wie einen freien, unabhängigen Staat der Araber. Ein freier, unabhängiger Staat der Araber. Diese Lüge wird ihn noch sein Leben lang verfolgen. Wäre ich ein ehrlicher Ratgeber gewesen, so hätte ich den Leuten sagen müssen, nach Hause zu gehen und nicht länger ihr Leben für eine solche Gaukelei aufs Spiel zu setzen. Aber die arabische Bewegung war eines unserer Hauptwerkzeuge, um den Krieg im Osten zu gewinnen. Daher gab ich ihnen die Versicherung, dass England sein Wort halten würde. Sein Gewissenskonflikt wird immer unerträglicher. Auch wenn seine Erfolge durchaus vorzeigbar sind, braucht Lawrence einen großen Coup, einen Paukenschlag, mit dem er seine Vorgesetzten in Kairo und die Politiker in London zum Umdenken bewegen kann. Bevor es zu spät ist und er vor seinen arabischen Freunden als Verräter dasteht. Suleiman, der Quartiermeister, stürzt in Faisals Zelt. Er ist voller Aufregung und flüstert seinem Herrn etwas ins Ohr. Endlich, Auda ist da. Alhamdulillah. Auda Abu Dahi. Dann stieß Auda zu uns. Der Anführer des Stammes der Howaitat und der berühmteste Kämpfer Nordarabiens. Eine hohe, kraftvolle Gestalt, mit hagerem Gesicht, leidenschaftlich und düster. Er hatte große, lebhafte Augen, glänzend wie leuchtend schwarzer Samt. Er mochte 50 sein und sein schwarzes Haar und sein spitzer Bart waren weiß durchsetzt. Salam alaikum, mein Prinz. Ich grüße unseren erhabenen Herrn, den Beherrscher aller Gläubigen. Alaikum salam. Faisal sprang auf. Auda, mein Freund. Auda ergriff seine Hand und küsste sie. Beide traten einige Schritte zur Seite und blickten sich an. Ein prächtig ungleiches Paar. Faisal der Prophet und Auda der Krieger. Auda war 28 Mal verheiratet und 13 Mal verwundet gewesen. Er selbst hatte im Kampf mit eigener Hand 75 Mann erschlagen. So Julianas und nie einen außerhalb der Schlacht. Allah möge mein Zeuge sein. Auda Abu Tai war ein mächtiger Mann. Ohne ihn lief überhaupt nichts. Diese gegen Faisal war sehr interessiert, ihn auf seiner Seite zu haben. Weil so politisch waren die Beduinen eigentlich nicht. Das heißt also, Faisal hatte nicht nur die Aufgabe, militärischen Apparat aufzubauen, sondern auch im Hintergrund die Stämme, die dort auch leben, auf seine Seite zu haben. Auda war eigentlich am Anfang gar nicht so sehr von Lawrence begeistert, dass so ein Offizier der Geheimdienst aus Kairo die Vermittlungsrolle übernimmt. Das ist dann auch, es wird ein bisschen mehr hervorgehoben, als wirklich die Realität entspricht. Die Verhandlung hat es natürlich Faisal und seine Brüder geführt und nicht Lawrence. Auda Abu Dai gibt Faisals Truppen neuen Mut. In den Wochen des Aufstands hatten sie viele hundert Männer verloren. In einem prächtigen Beduinenzelt halten Prinz Faisal, Auda und Lawrence Kriegsrat. Akaba ist das Ziel. Der letzte Hafen der Türken am Roten Meer. Hier müssen wir zuschlagen, dann ist der Weg nach Norden frei. Ach, das ist Irrsinn, Engländer. Viel zu stark befestigt. Die Kanonen zerschmettern uns, bevor wir auch nur einen Schuss abgeben können. Die Kanonen sind auf das Meer gerichtet, gegen die englischen Kriegsschiffe. Aber wenn wir von hier kommen, können wir sie überraschen. Zur Wüste hin ist Akaba kaum bewacht. Gebt mir 500 Reiter eures Stammes. Wir werden die Türken besiegen. Amir, mein Prinz. Ich glaube, euer englischer Freund hat etwas zu viel Sonne abbekommen. Aber der Plan gefällt mir. Er könnte von mir sein. Mit genügend Geld und Dynamit ist nichts unmöglich. Auf nach Akaba. Auf nach Akaba. Auf nach Akaba. Auf nach Akaba. Auf nach Akaba. Auf nach Akaba. Auf nach Akaba. Anfang Juli 1917. 500 zu Tode erschöpfte Reiter versammeln sich in den steilen Felsschluchten des Wadi Item. Der vierwöchige Gewaltritt durch die sengende Hitze der Wüste und blutige Gefechte mit türkischen Einheiten haben bereits etliche Opfer unter den Beduinen gefordert. Und noch liegt die größte Aufgabe vor ihnen: die Festung Akaba. Kurz nach Mittag bekam ich eine Art Hitzeschlag oder so etwas. Ich fühlte mich hundeelend und alles wurde mir gleichgültig. Ich schleppte mich zu einer überhängenden Felswand, wo das aus dem Gestein sickernde Wasser sich in einer Pfütze gesammelt hatte. Lawrence ist arg mitgenommen. Beim letzten Sturmangriff auf die türkischen Stellungen hatte er im Eifer des Gefechts aus Versehen sein eigenes Rennkamel, die kostbare Scherari-Stute Nama, erschossen und war schwer gestürzt. Sie strauchelte plötzlich und brach wie von einer Axt getroffen zusammen. Ich wurde aus dem Sattel geschleudert, segelte in großem Bogen durch die Luft und landete auf dem Boden mit einer Wucht, die mir fast die Sinne raubte. Da lag ich und wartete darauf, dass die Türken mich niedermachten. Na, Lawrence, da hat sich dein Gott noch einmal deiner sündigen Seele erbarmt, hä? Sieht ganz danach aus. Zum Glück für uns hatte der Feind nie einen Angriff aus dieser Richtung, im Innern der Wüste, erwartet. Deshalb hatte er zur Landseite auch keinerlei Stützpunkte und Gräben angelegt. Was habe ich gesagt? Wir haben sie völlig überrumpelt. Aber noch haben wir die Stadt nicht erobert. Also, auf die Beine. Ich besorge euch ein neues Kamel. Und bitte, erschießt es nicht wieder. Ja, sehr witzig. Auf nach Akaba! Auf nach Akaba! Auf sie! Nach zwei Tagen des Kampfes fällt Akaba. Lawrence hat recht behalten. Das Überraschungsmoment und der Kampfesmut Audas und seiner Howaitat zwingen den Gegner in die Knie. Sie überrennen die vorgezogenen Stellungen rund um die Stadt. Die türkischen Soldaten ergeben sich oder fliehen Hals über Kopf. Dann jagten wir 4 weitere Meilen durch treibenden Sandsturm nach Aqaba hinab und am 6. Juli schnurstracks in die aufspritzende See hinein. Wir wanderten zu dem schattigen Palmenhain, dicht am Rande der schäumenden Wogen, und setzten uns dort nieder, um den Strom unserer Leute vorüberziehen zu sehen. In dem grellen Licht des Sieges vermochten wir uns kaum wiederzuerkennen. Unsere Stimmen klangen uns fremd. Wir saßen gedankenlos umher, tasteten an unseren weißen Kleidern herum, zweifelnd, ob wir je begreifen oder erfahren würden, wer wir eigentlich waren. Der Sieg von Aqaba im Sommer 1917 war tatsächlich eine Sensation. Es ist Lawrence' größter militärischer Erfolg und der Grundstein für seinen späteren Ruhm. Die Presse stürzt sich gierig auf den jungen englischen Offizier, der mit den Beduinen gegen die Türken kämpft. Im Dezember 1917 fällt Jerusalem an die englische Armee unter dem Kommando von General Sir Edmund Allenby. Lawrence ist dabei, als die Truppen in die für Muslime, Christen und Juden gleichermaßen so wichtige Stadt einrücken. In einer geliehenen britischen Uniform. Er ist stolz, aber auch tief zerrüttet. Der Tag der Wahrheit rückt unaufhaltsam näher. Jener Tag, an dem Prinz Faisal und die Beduinen von dem Geheimabkommen zwischen England und Frankreich erfahren werden. In Jerusalem kommt es auch zu einer folgenreichen Begegnung zwischen Lawrence und dem amerikanischen Filmpionier Lowell Thomas. Captain Lawrence. Ja? Endlich habe ich Sie gefunden. Gar nicht so leicht in dem Gewimmel hier. Wer sind Sie? Lowell Thomas. Es war ein amerikanischer Journalist. Er hatte auch schon häufig über Kriegsereignisse berichtet und wollte dann über den Ersten Weltkrieg bzw. über den arabischen Aufstand einen Film bzw. eine Diashow machen. Und er war in Jerusalem und hat Lawrence kennengelernt und hat mit ihm vereinbart, diese Show zusammen zu arbeiten. Und ist dann auch eine erfolgreiche Show geworden. Die wurden also von etlichen Millionen von Leuten in USA, in England gezeigt. Es war zum ersten Mal, wo die Bevölkerung in England mit der arabischen Revolution und die Wirkung der Engländer und besonders auch Lawrence konfrontiert worden. Und das war natürlich auch ein Ziel von Lowell Thomas, den Lawrence als Held darzustellen. Ich bringe Sie groß raus. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Ich sehe es schon genau vor mir. Lawrence von Arabien, der ungekrönte Herrscher der Wüste. Wenn Sie meinen... Aber in Gegenwart der Beduinen sollten Sie nicht zu viel quasseln, sonst schneidet man Ihnen nachher noch die Zunge ab. Die Zunge? Lawrence ahnt noch nicht, wie sehr dieses Treffen sein weiteres Leben beeinflussen wird. Lowell Thomas begleitet ihn und die Beduinen eine Woche lang und filmt alles, was er vor die Linse kriegen kann. Bei einem echten Gefecht ist er allerdings nie dabei. Die meisten seiner spektakulären Aufnahmen, die ihn und vor allem Lawrence später berühmt machen, sind gestellt. Am 1. Oktober 1918 gelingt es Lawrence tatsächlich, den Wettlauf nach Damaskus zu gewinnen, an der Seite von Faisals Truppen. Sie erreichen die uralte Stadt noch vor den Engländern, so wie er es vorgehabt hatte. Das war natürlich von Anfang an vorgesehen, dass Damaskus als eine Weltstadt, als Zentrum diesen neuen zu gründenden arabischen Reich. Wer zuerst reinkommt, wird Damaskus ihm zugesagt. Und Faisal war der Erste. Die Türken flüchten vor den herannahenden Armeen und Faisal wird von den Damaszenern wie ein Befreier empfangen. Die Menschen tanzen auf den Straßen, werfen Blumen und träumen von einer Zukunft in Freiheit. Unser Krieg war zu Ende. Ich hatte meine Rolle gespielt. Es wurde Zeit, heimzukehren. 3 Tage später ist Lawrence auf dem Rückweg nach Kairo. Den Wüstenkrieger in sich legt er ab wie seine arabischen Gewänder. Er ist jetzt wieder ein englischer Offizier. Er weiß, er wird zu Hause eine Menge Fragen zu beantworten haben. Faisals Triumph währt nur kurz. Kaum ist der Erste Weltkrieg zu Ende, stürzen sich die Europäer auf die Reste des besiegten Osmanischen Reichs und teilen es unter sich auf. Syrien und der Libanon werden französisches Protektorat, einschließlich der Städte Damaskus, Aleppo und Beirut. Das britische Mandat erstreckt sich auf Nordarabien, über Bagdad bis zum Persischen Golf. Bei der Pariser Friedenskonferenz im Jahr 1919 erkennen die Araber, dass man sie hinters Licht geführt hat. Sie sind tief enttäuscht. Was ist mit uns? Auch von Lawrence. Wo kommen die Araber in eurer neuen Ordnung vor? Ohne ein Wort wendet sich Faisal von Lawrence ab. Die Schmach ist grenzenlos. Während die Engländer zu Tausenden in die spektakuläre Lowell-Thomas-Show strömen und Lawrence als strahlenden Helden, als Befreier Arabiens verehren, steht er bei den Arabern als Verräter da. Er konnte mit dieser Situation nicht fertig werden, weil er nicht genau wusste, wo er eigentlich auch hingehört. Er hat selber eine Vorstellung entwickelt, die er nicht mehr umsetzen konnte. Er hatte immer geglaubt, dass er so stark genug ist, um das umzusetzen. Und letztendlich musste er feststellen, dass er wirklich ein kleines Würstchen war, der nicht so viel bewegen konnte. Und da hat er drunter gelitten und war schon eigentlich ein gebrochener Mann. Die Geschichte auf diesen Seiten ist nicht die Geschichte der arabischen Bewegung, sondern die meiner Beteiligung daran. Es ist die Erzählung des täglichen Lebens, unbedeutender Geschehnisse kleiner Menschen. Wir alle waren überwältigt wegen der Weite des Landes, des Geschmacks, des Windes, des Sonnenlichts und der Hoffnungen, für die wir arbeiteten. Die Morgenfrische einer zukünftigen Welt berauschte uns. Da kamen wieder die alten Männer und nahmen unseren Sieg, um ihn der früheren Welt anzupassen, die sie kannten. Sie dankten uns freundlich und machten ihren Frieden. Wird Zeit, ein paar Fehler wieder gut zu machen. Kommen Sie, Colonel. Schön, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Lord Churchill? Also, was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die arabische Frage zu klären? Wie können wir den Haschimiten unsere Hand reichen? Sie wollen meine aufrichtige Meinung hören? Wessen Meinung, wenn nicht Ihre, wollte ich zu dieser Sache hören? Niemand kennt die Araber so gut wie Sie. Im Januar 1921 wird Lawrence Mitarbeiter im Kolonialministerium. Unter dem späteren Premierminister Winston Churchill ist er maßgeblich am Entwurf einer neuen Ordnung der arabischen Länder beteiligt. Seit seiner Rückkehr aus Arabien hat er sich unermüdlich für Faisal und seine Brüder eingesetzt, Brandbriefe an alle großen Zeitungen geschrieben, die sie auf den Titelseiten druckten und damit die Diskussion über die Benachteiligung der Araber am Laufen hielten. Außerdem lehnt Lawrence jede Auszeichnung ab, verweigert sogar seine Erhebung in den Ritterstand und düpiert damit den englischen König George V. Doch jetzt bietet sich ihm noch einmal die Chance, vielleicht die letzte, etwas für seine arabischen Freunde zu tun. Faisal wird König im Irak und sein Bruder Abdullah besteigt den Thron in Transjordanien. Es ist nicht das, was wir ihm versprochen haben, aber es ist besser als nichts. Und das wird die Region stabilisieren. Gut. Sie kommen mit nach Kairo und stellen diesen Vorschlag höchstpersönlich vor. Die Engländer haben nach Sykes-Picot-Abkommen mit den Franzosen gemeinsam Grenzen gezogen im Nahen Osten, die völlig mit der Realität nicht übereinstimmen. Das heißt also, aus demselben Stamm leben einige in Jordanien, einige in Syrien und die Grenze geht durch ein Stamm, durch ein Gebiet, wovon Familien schon seit Generationen im Besitz ist. Und das haben natürlich auch Engländer gar nicht überlegt, was die da auch tun. Und vor allen Dingen vielleicht auch bewusst diese Trennung zu geben, um ständig diese Leute unter Kontrolle zu haben, nicht? Und Unruhe zu schwören und immer wieder die Möglichkeit, da einzugreifen. Die Grenze zu Libanon zum Beispiel, das ist weder eine natürliche noch eine ethnische Grenze. Das kann man auch wunderbar mit den Ländern in Afrika vergleichen, wo die Kolonialisten dort ihre Kolonialgebiete untereinander aufgeteilt haben. Und je nachdem, wo wieder irgendwo es an Rohstoffe oder sowas gibt, hat man auch versucht, Grenzen zu ziehen. Noch heute, 100 Jahre später, spürt man die Nachwirkungen dieser folgenreichen politischen Entscheidungen und der Fehler, die dabei gemacht wurden. Wer weiß, wie der Nahe Osten jetzt aussehen würde, hätte man die Araber damals ernsthaft in die Verhandlungen mit einbezogen. Nach der Friedenskonferenz von Kairo verschwindet Lawrence von der Bildfläche. Von heute auf morgen zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Der Ruhm und die Schuldgefühle erdrücken ihn. Unter dem Namen John Hume Ross tritt er in die britische Luftwaffe ein, als einfacher Soldat. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Als die Reporter ihn schließlich aufspüren, wird er entlassen. Er nimmt einen neuen Namen an, Thomas Edward Shaw, und versteckt sich wieder in der Armee. Für eine Weile geht er nach Indien. Dann, am 26. Februar 1935, scheidet er endgültig aus dem Militärdienst aus. In einem kleinen, einsamen Cottage, einem winzigen Landhaus im Süden Englands, verbringt er die letzten Tage seines ehemals so aufregenden und jetzt so ruhigen Lebens. Über der Haustür steht in griechischen Buchstaben eingemeißelt: Ist mir egal. Lieber Mr. Bro, das Motorrad fliegt wie eine Granate. Ich bin auf ihm von Yorkshire heruntergekommen und habe während der letzten 3 Wochen ein gutes Stück von Südengland durchfahren. Lawrence' große Leidenschaft ist jetzt das Motorradfahren. Nicht weniger als 7 Maschinen der Marke Brough hat er sich angeschafft, die damals rekordverdächtige 160 Kilometer in der Stunde fahren konnten. Im Rausch der Geschwindigkeit kann er für einen Moment alles vergessen. Dann fühlt er sich wieder wie ein Reiter in der Wüste, frei und ungebunden, im Einklang mit sich selbst. Am 13. Mai 1935, einem Samstagvormittag, bricht er zu einer kurzen Tour zum Postamt von Bovington auf. Er will ein Telegramm aufgeben. Auf dem Rückweg kommen ihm auf einer Hügelkuppe 2 Radfahrer entgegen. Er muss blitzschnell ausweichen. Trotz der für ihn relativ langsamen Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometer stürzt er und bleibt leblos liegen. Lawrence von Arabien erliegt nach 6 Tagen im Koma seinen Verletzungen. Er wurde 46 Jahre Lawrence, alt. Lawrence, der Soldat, stirbt, um für immer zu leben. Zu groß für Reichtum und Ruhm. Lawrence von Arabien. Thomas Edward Lawrence ist tot. England verliert einen seiner schillerndsten Helden. Die Nachricht löst in der ganzen Welt tiefe Bestürzung aus. Auch aus den arabischen Ländern kommen unzählige Beileidsbekundungen. Viele der Stammesfürsten, die ihn getroffen hatten oder deren Stämme bei dem Aufstand dabei gewesen waren, schicken Telegramme. Zu der Beisetzung in dem kleinen Ort Morton kommen viele Weggefährten aus früheren Tagen und wichtige Persönlichkeiten. Winston Churchill ist einer der Sargträger. Das Leben des Thomas Edward Lawrence ist zu groß für eine einzelne Geschichte. Eine Geschichte, die kaum in ein Buch passt. Allein sein eigener Bericht über den Aufstand in der Wüste umfasst über 800 Seiten. Die 7 Säulen der Weisheit werden ein Klassiker der Literatur. Hunderte Figuren tauchen darin auf, wilde Kämpfer, erhabene Fürsten und wagemutige englische Soldaten. Jeder von ihnen hat seinen Anteil an den Ereignissen. Er erzählt von Stammesfäden und tiefem Gottvertrauen, erhabenen Landschaften und endloser Einsamkeit. Wie kaum jemand vor ihm fängt er die Seele Arabiens ein. Der Ort seiner Träume. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tag auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Auf Wiederhören bei Audible.